Hallo meine Magic Man, hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kommt das Video ein bisschen später, weil ich war noch lange im Gym. Heute war wieder Rücken mit Kreuzheben, schön schwer, schön intensiv. Oh, ja, das war gut, muss ich sagen. Es hat wirklich Spaß gemacht und dann ist man auch entspannt abends. Ja, ach so, kleines Update noch zum Thema Kaffee. Jetzt ist ja, wie gesagt, der eine oder andere hat es ja mitbekommen. Ich habe ja jetzt diese Woche Dienstag um 9:15 Uhr meinen letzten Kaffee getrunken. Seitdem habe ich keinen mehr getrunken. Heute ist Samstag und ich würde sagen, ich bin durch. Das war's. Also keine Entzugserscheinung mehr, keine Müdigkeit, keine Schlappheit, volle Power. Ich komme morgens wunderbar aus dem Bett. Ich bin sofort am Start. Ich vermisse gar nichts. Also nur so für den einen oder anderen, den es vielleicht auch interessiert, der sagt, ich möchte vielleicht das eine oder andere Laster ablegen und die Zähne bleiben weiß. Ja. Wie gesagt, man muss nur diesen anfänglichen Kopfschmerz halt in Kauf nehmen. Der war zeitweise recht intensiv, aber jetzt ist er weg. Kann ich also nur empfehlen. Auf einmal vermisst man gar nichts mehr, also fragt man sich, wofür? So rutscht man halt überall rein. Es ist halt alles ein schleichender Prozess. Beziehung, Rauchen, all das, die Grenzen werden immer weiter verschoben. Ja. Thema des heutigen Coaching-Videos ist, geh deinen Weg, weich nicht von deinem Weg ab oder es gibt nur einen Weg und zwar dein Weg. Ja, ich will, das ist also wirklich auch ein hochinteressantes Thema. Ich fange mal ganz sachte an, meine Autohaus-Verkäufererfahrung bei Audi und VW. Ihr werdet gar nicht glauben, wie oft es in diesen Gesprächen, wenn es dann wirklich jetzt um den Abschluss geht, also sprich um die Unterschrift auf dem Kaufvertrag, dass derjenige sich jetzt final für das eine oder andere entschieden hat, wenn es dann immer nochmal heißt, da muss ich nochmal meine Frau fragen. Da muss ich nochmal meine Frau fragen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viele Männer diesen Satz sagen. Da muss ich mal die Regierung fragen, da muss ich meine bessere Hälfte fragen oder da muss ich meine Frau fragen. Das sind diese drei Sätze, die bekommst du als Verkäufer in einem Autohaus jeden Tag einmal zu hören. Das ist absolut gängige, das ist absolut volksnah. Jeder sagt das. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich habe schon zum Schluss, habe ich dem Kunden schon gesagt, Sie müssen Ihre Frau fragen, wenn es ums Auto geht, sage ich. Also ich kann Ihnen mal sagen, wie es bei mir zu Hause ist. Ich habe die komplett verarscht. Ich sage, wie es bei mir zu Hause ist, sage ich. Ja, wenn es zu Hause um die Gardinen geht, sage ich, dann braucht meine Frau mich auch nicht fragen, sage ich. Da hat sie mehr Erfahrung mit. Aber wenn es ums Auto geht, sage ich, da muss ich meine Frau nicht fragen, da treffe ich die Entscheidung. Wie die mich dann schon angeguckt haben. Also ich finde es wirklich lächerlich, da muss ich meine Frau fragen. Also ich habe den Fehler habe ich zum Glück nie gemacht. Also egal wie Blue Pill ich früher war, ich war immer Alpha genug, dass ich gesagt habe, ich brauche meine Frau nicht fragen, für gar nichts, für was ich das Geld ausgebe. Wenn ich eine neue Grafikkarte haben will, will ich eine neue Grafikkarte haben. Wenn ich einen gelben Sportwagen haben will, will ich einen gelben Sportwagen haben, wenn ich ihn mir verdient habe und ihn mir leisten kann. Da brauche ich meine Frau nicht fragen. Oder noch schlimmer wird es ja, meine bessere Hälfte. Meine bessere Hälfte, wie weit kann man sich denn selber herabsetzen, wenn diese Frau seine bessere Hälfte ist? Wenn das schon besser sein soll, was ist dann er in dem Verhältnis? Also wie weit hat er sich selbst erniedrigt und betaisiert? Es ist widerlich. Und da ist wieder mein wohlgemeinter Rat, da müsst ihr sehr sensibel sein, seid nicht dieser Mann. Und wenn ihr dieser Mann seid, dann raus aus dieser Beziehung und ab zu YouTube, Red Pill Content, MGTOW Content konsumieren. Unbedingt von morgens bis abends wach werden. Weil das ist ganz schrecklich. Ihr kompromittiert da also wirklich eure komplette Männlichkeit in der Nummer. Und man wird auch von keinem echten Mann mehr ernst genommen. Ein Mann, der so Sätze sagt wie, ja, da muss ich mal meine Frau fragen, bist du durch? Hast dich verbrannt. Also das, daher gilt wirklich, es gibt nur einen Weg. Deinen Weg oder meinen Weg, jeder auf seinem jeweiligen Weg. Und was uns ja von klein auf beigebracht wird, ja, in Beziehungen muss man Kompromisse machen. Bullshit, absoluter Bullshit. Die Beziehung ist sowieso zu Ende. So oder so. Also, ihr wisst ja selbst, könnt euch die Statistiken angucken, die Beziehungen scheitern größtenteils. Die wenigsten haben Bestand. Und da könnt ihr auch gleich von Anfang an hart sein. Das sind die Lehren, die ich draus gezogen habe. Ich habe den Fehler früher auch gemacht. Jedes Mal, wenn ich gestresst war oder ich war ja sehr im Existenzkampf involviert, in der Selbstständigkeit. Ich musste Geld verdienen. Also ich hatte die Verantwortung für den Abtrag des Hauses, ich hatte die Verantwortung für das Essen der Hunde, für unser Essen, für die Nebenkosten, für die Immobilien-Scout-Kosten, die Inserate. Also das ist wahnsinnig teuer. Das kostet vierstellig monatlich, dass man da inserieren kann. Nur mal so. Fixkosten. Ich habe es ja gestern in dem Video erzählt mit den Verwicklungen. Das werde ich gleich nochmal hier oder da verlinken. Und dann kann sich das der ein oder andere, der es noch nicht gesehen hat, gerne nochmal anschauen. Ja, also da ist es dann so, ich hatte halt diesen ganzen Existenzkampf und der drückt, den spürt man, der ist allgegenwärtig. Dann kommt das Finanzamt, dann kommt die Vorauszahlung fürs Finanzamt, dann kommt schon wieder die Rechnung, schon ist der Monat wieder vorbei, schon kommt das nächste, es hört halt einfach überhaupt nicht auf. So, klar, dann verdient man auch auf einen Schlag wieder 18.000 Euro, aber dann geht das gleich wieder dieses System rein. Also bis man dann mal richtig atmen kann, da muss man schon ganz schön strampeln. Und in solchen Situationen war ich natürlich dann, habe ich natürlich auch mal meiner Freundin Entscheidungen überlassen, die sie dann auch natürlich sofort getroffen und Entscheidungen hier, da und da, wo sie konnte, hat sie sofort irgendwelche Entscheidungen getroffen und dementsprechend gehandelt. Und da habe ich im Nachhinein gelernt, jedes Mal kann man nicht sagen, das wäre ungerecht, aber zu 90%, wenn sie eine Entscheidung getroffen hat, war diese Entscheidung falsch, hatte weitreichende negative Konsequenzen. Finanziell, vom Zeitaufwand, all das, was sie für Entscheidungen getroffen hat, hat immer nur Probleme erzeugt. Grundsätzlich Probleme erzeugt. Nee, nicht grundsätzlich, das wäre ungerecht, sagte ich schon, aber zu 90% definitiv. Und da habe ich für mich jetzt wirklich gelernt, wenn ich die Entscheidung nicht mehr treffen kann, dann trifft sie für mich keiner. Wenn die Entscheidung sich irgendwie mit meinem Leben schneidet, dann kann der andere keine Entscheidung treffen. Dann ist my way or the highway. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Und wenn ich gerade nicht die Auffassungsgabe oder beziehungsweise die Aufmerksamkeitspotenziale habe, diese Entscheidung zu treffen, dann ist stand by. Dann wird keine Entscheidung mehr getroffen. Ganz einfache Geschichte. Wenn es mein Leben in irgendeiner Form tangiert, lasse ich mich nicht mehr kompromittieren. Und so solltet ihr das auch machen. Ich wusste das damals nicht in dieser Finalität. Das war mir alles so nicht bewusst, aber das ist mir jetzt alles bewusst geworden. Das heißt, auch eine Frau, ich habe das für mich jetzt so verstanden, erstmal ist es so, eine Frau kann gerne mit mir zusammen sein. Das würde ich sogar verlangen, wenn die neben mir herläuft, dass sie von ihrem Mindset mit mir zusammen ist. Das heißt aber lange nicht, dass ich mit ihr zusammen bin. Das sind zwei Dinge, die haben nichts miteinander zu tun. Ich würde von ihr Exklusivität verlangen, das heißt nicht, dass sie Exklusivität von mir kriegt. Die kriegen gar nichts mehr von mir, weil die so einfache Begriffe, und da werde ich nochmal ein Video zu machen, wie Loyalität gar nicht verstehen. Und deswegen kann man das gar nicht machen. Man kann sich gar nicht emotional, das ist der schlimmste Fehler, den ihr machen könnt. Das ist für den Mann wie Selbstmord, wenn man sich emotional an ein solches Wesen bindet und dann am Ende ihren Verrat ertragen muss quasi. Das kann einen aber auch nur verletzen, wenn man unvorbereitet ist und wenn man sich emotional geöffnet hat. Und das wird uns von klein auf reingeblupelt. Ihr müsst Kompromisse machen, ihr müsst auch mal Gefühle zeigen. Das ist alles Schwachsinn. Ihr müsst keine Kompromisse machen, keine Gefühle zeigen. Das ist das, worum es geht. Und auf gar keinen Fall Gefühle investieren. Ich habe Gefühle in meine Tiere investiert, wunderbare Tiere. In meine Hunde. Und die sind es aber auch wert. Wenn ich da vorne Sit-Ups mache und rumstöhne, so wie so ein alter Barbar, dann legt sich Kimber neben mich auf kompletter Länge an meinen Körper ran und guckt mir in die Augen und kuschelt mit mir, weil er sich Sorgen macht, dass es mir nicht gut geht. Und wenn ich vor meiner Freundin humpel, weil alles hier hinten kaputt ist in den Muskeln, alles total verhärtet ist und ich grausamste Schmerzen habe, dann sagt die, ja, alter Mann, stell dich mal nicht so an. So. Und für so ein Wesen will man sich emotional investieren? Nein. Ich bin dankbar, dass ich das mit 38 Jahren verstanden habe. Es ist nicht möglich. Das ist wirklich, man richtet sich selber emotional hin, wenn man das tut. Und das habe ich halt gelernt. Und da kann ich wirklich euch raten, keine Kompromisse. My way or no way. Das ist der einzige Weg, wie man heutzutage vernünftig verfahren kann. Ich kann euch mal ein Beispiel beispielsweise sagen, bei mir aus dem Freundeskreis, da wollten auch ein Pärchen, die wollten unbedingt ein Einfamilienhaus, wie so viele in diesem Alter. Und für sie kamen nur zwei Orte in Frage, hier bei uns in der Region. Zwei Orte kamen für sie in Frage. Hochpreisige Orte mit hoher Nachfrage und geringem Angebot. Und wenn man da mal was angeboten bekommt, dann muss man auch kompromissbereit sein. Also man kann da nicht frei wählen. Wenn man da ein Baugebiet beispielsweise eröffnet wird in diesen zwei Orten, dann müsst ihr euch darauf bewerben und auf 10 Bauplätze bewerben sich 300 Leute und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie hoch eure Chancen sind, da irgendwas zu bekommen. So, er war so wieder logischer Denker, Mann, hat ein bisschen out of the box gedacht und hat gesagt, ja meine Güte, wenn wir jetzt 10 Kilometer weiter, kriegen wir wunderbar sanierte Häuser, Topfeldrandlagen für 200.000 Euro weniger. Und er hat da auch was rausgesucht und die haben da auch was besichtigt. Und er hätte sich das vorstellen können, diese 10 Kilometer Arbeitsweg. Für sie war das nicht diskutabel. Und in dem Moment hat sie keine Kompromisse gemacht. Er hat den Kompromiss gemacht, dass er nicht gekriegt hat, was er will, zu einem besseren Preis. Also ein besseres Haus zu einem geringeren Preis hat er nicht bekommen. Und sie hat ihren Willen durchgesetzt. Das heißt, sie haben ein schlechteres Haus, mussten mehr investieren, hat doppelt so viel gekostet. Also 200.000 Euro mehr, als das andere gekostet hätte. 200.000 Euro mehr Schulden. Das muss man sich mal vorstellen. Weil sie keinen Kompromiss gemacht hat. Und er hat den Kompromiss gemacht. Er hat sich führen lassen. Er ist von seinem Weg abgewichen. Er weiß inzwischen gar nicht mehr, was sein eigener Weg überhaupt ist. Er wird nie wieder zurückfinden zu seinem Weg. Das ist traurig und das kann man ihm nicht mal mehr erklären. Was auch sehr häufig vorkommt, ist Männer, die sich gerne einen Bart wachsen lassen würden, es aber nicht tun, weil es die Partnerin nicht möchte. Die Partnerin mag keinen Bart und hat ihm das auch gesagt und dann lässt er sich einfach keinen Bart wachsen, weil es ihr nicht gefallen würde. Oder andersrum kenne ich das auch. Er möchte keinen Bart haben, sie steht aber auf Bart, also lässt er sich einen schönen Bart wachsen. Wie kann man mehr seiner eigenen Überzeugung kompromittieren? Wie kann man mehr Beta sein als das und es gar nicht merken? Die Frau denkt doch, die lacht sich doch ein ins Fäustchen. Die denkt doch, wenn der so leicht von seinem Weg abzubringen ist, wie soll der denn irgendwie mir Schutz bieten? Wie soll das ein richtiger Mann sein? Das ist doch kein Wunder, dass sie ihn betrügen wird am Ende des Tages, dass sie mit dem nächstbesten, der augenscheinlich seinen maskulinen Frame besser halten kann, irgendwie anbandeln wird. Oh, der Weißabgleich ist nicht mehr schön. Tut mir leid, ich passt gerade nicht, aber muss ich mich auch mal mit beschäftigen. Ja, all diese Fälle kenne ich. Ich bin in diesen Fällen groß geworden quasi. Habe auch selber viele Fehler gemacht. Gut, die Nummer mit dem Bart und so, das habe ich mir schon nie nehmen lassen. Das Wissen... Die Leute auch, die zuschauen und mir den Daumen runtergeben. Ja, das ist die Message des heutigen Coaching-Videos. Ich hoffe, ihr könnt da eure Info draus ziehen. Ihr werdet mit Sicherheit das ein oder andere schon kennen und wiedererkennen. Und das sollte man sich halt einfach bewusst machen. Kompromittiert nicht eure Männlichkeit, kompromittiert nicht eure eigenen Überzeugungen. Es gibt nur einen Weg. Und abschließend möchte ich noch sagen, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch auch, jedes Mal, wenn ich von meinem Weg abgewichen bin und habe irgendeinen Kompromiss gemacht, um die anderen Interessen dabei mit zu berücksichtigen, habe ich gemerkt, wie meine Seele mich gehasst hat. Das zum Abschluss. Ich habe wirklich gemerkt, wie meine Seele mich selbst dafür gehasst hat. Und da bin ich wirklich, das darf nicht sein. Also das kann mir auch nicht mehr passieren. Ihr hört es ja raus, also aufgrund dieser Erfahrungen, die ich gemacht habe, fühle ich mich da recht safe und ich würde mir wünschen, ihr wärt da auch safe. Seid safe. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns morgen, Männer. Tschüss.